Ja, ich gehe dann mal raus und guck mir in Ruhe das Sperrfeuer an. Ist aber auch was los heute. Als gäb's keinen Morgen. Das meiste passiert hier im Süden. Ist gar nicht der Osten. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebes Neujahr. Happy birthday to you. Ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2024 wünsche ich. Ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 169. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Heute möchte ich unter anderem über ein Open-Caching-Erlebnis sprechen. Es klingt ein wenig merkwürdig, obgleich es für Frank möglicherweise spannend ist, denn ich fand quasi ein Open-Cache gute 11 Jahre vor seiner Veröffentlichung und das kam so. Es ist Montag, der 18.12.2023 und ich hatte aus einer Laune heraus opencaching.de geöffnet. Dort schaute ich mir die Karte an und suchte nach Caches in meiner Umgebung. Dabei stieß ich auf folgenden. OC149B9 Franziska-Stollen Bergbaurelikte Förderturm Franziska-Schacht im Rösrather Wald von DMDHC. Versteckt am 15. Juli 2018. Koordinaten Nord 50 Grad 55,301 Minuten und E 7 Grad 12,850 Minuten. Es ist ein virtueller Cache und Inhalte des Listings kamen mir seltsam bekannt vor. Ein Förderturm mitten im Wald. Bergbaurelikte aus dem letzten Jahrhundert. Die Region um Bensberg blickt auf eine lange Bergbautradition zurück. Nicht zuletzt wird dies durch die beiden Förderturmanlagen der ehemaligen Grube Lüderich belegt, die etwas abseits der Dörfer und Gemeinden tief im Wald abseits von Straßen und Häusern stehen. Der damalige Förderturm der Grube Lüderich liegt auf dem heutigen Golfplatzgelände in Overath unter Eschbach in etwa 2 Kilometer Entfernung zu seiner kleinen Schwester, dem Franziskaschacht, zu dem dich dieser Cache führt. Der Förderturm Franziska-Schacht ist nicht nur wesentlich kleiner als ihr großer Bruder, er ist auch nicht so bekannt, da er nur über eine Wanderung von mindestens ca. 1,5 Kilometer Länge ab den Ortschaften Bleifeld oder den im Tal liegenden Hoffnungstal zu erreichen ist. Der Schacht und sein Förderturm liegen jedoch direkt am Bergbauwanderweg Nummer 15, der eine schöne Rundwanderung nebst dem Besuch beider angesprochenen Fördertürme ab Hoffnungstal Bahnhof ermöglicht. Wer den kompletten Rundwanderweg in Angriff nehmen möchte, muss jedoch etwas Zeit mitbringen. Mit 12,5 Kilometern gehört er zu den längeren Rundwanderwegen in der Region. Die Gegend und auch den Förderturm kannte ich, daher habe ich auf GSAK das naheliegende Stichwort Lüderich eingegeben und fand so folgenden Datensatz bzw. folgenden Cache, der am 9.12.2012 archiviert wurde. GCMPFM Lüderich von Marcellus Wallace vom 5.2.2005. Damals stand im Listing Um diesen Cache zu finden, muss man eine schöne Runde durch das ehemalige Bergwerksgebiet Lüderich gehen. Wenn man sich Zeit lässt und die Ausblicke genießt, braucht man circa 3 Stunden. Der Weg hat einige Steigungen und ist nicht für Kinderwagen geeignet. Wer es mit dem Fahrrad versuchen will, sollte schon ein Mountainbike und etwas Übung haben. Vierbeiner haben auf jeden Fall Spaß. Wenn es geregnet hat, zieht man besser nicht die Sonntagsschuhe an. Parken kann man bei Nord 50 Grad 55,359 Minuten und 7 Grad 12,504 Minuten. Wenn hier kein Parkplatz mehr frei ist, kann man alternativ auch bei Nord 50 Grad 55,222 und E 7 Grad 12,199 parken und dann zum Start gehen. ÖPNV-Hinweis ab DB-Haltestelle Hoffnungstal Richtung Rothenbach laufen. Start. Suche ein Schild, notiere die folgenden Zahlen. Gehe vom Schild aus 20 Meter und dann rechts den schmalen Pfad im Bach entlang zu Nord 50 Grad 55 Punkt in Klammern B-A in Klammern F-G in Klammern F-A und E 7 Grad 12 Punkt in Klammern G+A GH. Station 1. Wie viele rote Räder kannst du hier finden? Station 2. Suche die Hausnummer. Station 3. Suche die Zahl auf dem kleinen Metallschild am Mast. Station 4. Genieße die Aussicht und finde heraus, am wievielten September das X errichtet wurde. Zur nächsten Station gibt es verschiedene Wege. Auf jeden Fall musst du ein Stück zurückgehen. Wenn du willst, kannst du durch das Tor gehen und dann gibt es auch eine Möglichkeit, sich zu stärken. Wenn dir der hier ausgeführte Sport zu elitär ist, dann geh nicht durch das Tor und folge dem Weg zurück, den du gekommen bist. Station 5. Wie viele Löcher hat der Sportplatz? Bilde die Quersumme. Jetzt geht's scharf in den Tannentunnel. Geh einfach weiter, hier hast du bestimmt keinen GPS-Empfang. Wenn du wieder auf einen Weg angekommen bist, geh weiter zu Station 6. Wenn du dich für Mineralien interessierst, solltest du dich hier genau umsehen. Im Heidenkeller kann man viele seltene Steine finden. Wenn du genug Steine gefunden hast, dann such doch mal die Schüssel am Weg. An der Schüssel findest du 2 Zahlen. Okay, jetzt geht's auf zum Cache. Am einfachsten geht's, wenn du nicht querfeld eingehst. Folge dem Weg und gehe den Cache dann von hinten an. Der Cache liegt bei. Dann kommen die Koordinaten, die man dann ermittelt hat. Wenn du den Cache gefunden hast, folge dem Weg A2 und dann der Straße lang zurück zum Startpunkt. Viel Spaß beim Suchen. Diesen Cache lockt dich dann am 18.02.2007 in folgender Form. Halloa! Eine wunderbare Runde, um den Karnevalssonntag zu überstehen. Das Wetter war diesig, in Klammern nebelig, aber es sollte ja ein sonniger Tag werden. Als wir so ziemlich genau um 12 Uhr am X eintrafen, war aussichtstechnisch nichts zu machen. Während des kurzen Picknicks hob sich allerdings der Nebel etwas, sodass zumindest der gegenüberliegende Berg sichtbar wurde. Schade, aber hierhin wird es uns sicherlich auch im Sommer nochmal verschlagen. Interessant war, in Klammern irgendwo am Weg, der Schutzraum, in Klammern siehe Bild, wenn auch sehr verkommen. Der Heidenkeller lohnt steintechnisch wirklich. Unsere Kleinen waren begeistert und machten sich die Taschen schwer. Der Cache selbst war letztendlich auch gut zu finden. Summa summarum eine gelungene Runde. Die Kinder sind platt, der Hund ist platt, in Klammern, aber der ist die Strecke fast doppelt gelaufen. Vorlaufen, zurücklaufen, vorbeilaufen, zurücklaufen, vorlaufen. Out, TB, Kickerstar, kleines Pferd, in Stiel, Schlüsselanhänger. Es dankt für den Cache Team Traveling Jack. Das war mein 123. Cache. Damals. Auf dieser Tour hatte ich viele Fotos gemacht, unter anderem auch von den Tafeln, die die Informationen für das Log-Kennwort beinhalteten. Deshalb lockte ich den virtuellen OC-Cache Halloa. Was soll ich sagen, hier gab es mal ein GC-Cache namens Lüderich, den ich am 18.02.2007 fand. Ich hatte damals Fotos gemacht und ja, ich stand an diesem Ort und meine Leidenschaft für den alten Bergbau zahlt sich nun aus. Ich probiere mit diesem Log eine Zeit vor Veröffentlichung des Caches zu loggen. Wenn es nicht klappt, nehme ich heute. Es dankt mit vielen Grüßen TJ. Tatsächlich hat es geklappt und so steht das Log in dieser Form als erstes Log unter dem Listing. Darüber stehen lediglich 5 weitere vom 21.08.18, vom 22.08.18, vom 15.09.18, vom 15.08.19 und vom 16.10.2022. Schade eigentlich, denn die Gegend ist für Interessierte des alten Bergbaus sehr spannend. Hörste, Frank, da müssen wir bei Zeit mal hin und in dem Zusammenhang laufen wir auch gleich bei August in Klammern Ine, Augustine, vorbei. Sofern die bis dahin nicht archiviert ist, denn seit 25.11.2023 ist sie angezählt. GC1811D. Das wäre echt bitter, wenn dieser Cache aus dem Jahr 2007 ins Archiv ginge. Soweit zu Zeitreisen. Zumindest bei virtuellen Caches von Open Caching sind sie möglich. Bei der Gelegenheit habe ich LBS1 auf dieser Plattform an den Start gebracht und auch das Listing vom Holler Kreuz angepasst. Das haben bedauerlicherweise Vandalen verbogen, weshalb das Alternativmaß für Peilungsunfähige nicht mehr passte. Ja nun. Apropos Bitter und Zeitreisen. Wir haben bekanntlich derzeit ein Laufbandgate. Und ich habe in den letzten Konserven nicht alles an Lavalier konservierte Material veröffentlicht. Und weil das irgendwie alles zusammenpasst, denn selbst die ehemalige Bahntrasse führte von Köln über Hoffnungsthal nach Lindlar, stückele ich das nachfolgend zusammen. Doch hört selbst. Ja, liebe Leute, wie es so ist, heute ist der 17.12.2023. Meine Hold und ich spazieren über die Bahntrasse der Sülztalbahn, den Radweg. Und hier ist der dritte Weihnachtsbaum. Ich fasse es nicht. Also, die letzten Jahre war ja hier immer ein geschmückter Weihnachtsbaum. Und eigentlich wollte ich auch heute gar nichts aufnehmen, aber lass mal da die Radfahrer durch. Sind auch schön. Ja, noch. Okay. Sind sogar zwei. Radfahrer, ja. Frei nach Bob Ross. Every tree needs a little happy friend. So ist es doch. Stimmt. Du leuchtest aber mehr als die Bäume. Jetzt muss ich dich aber Breitbild aufnehmen, ne? Ja, natürlich. Aber sowas von. Meine Holde als Panorama. Panorama. Das Bild hätte ich gern fürs Blog. Guck mal, du hast einen Stern runtergeschmissen. Den hängst du aber jetzt sofort wieder auf. So geht das aber nicht, meine Liebe. Ah, so. Wo war der denn? So irgendwo, wo du dran gekommen sein könntest. Also eher nicht an der Spitze. Nichtsdestotrotz. Also, wir sind hier auf der Bahntrasse. Und eigentlich wollte ich nichts aufnehmen, weil die Weihnachtsfolge oder die Vorweihnachtsfolge vom 22., die habt ihr ja schon gehört, die gibt's ja schon. Die ist auch fertig geschnitten. Und alles ist super. Und wir haben gedacht, wir gehen heute einfach nochmal so über die Trasse, aber sicherheitshalber für den Fall, dass nehme ich einfach mal den Rekorder mit, weil wir haben innerlich gar nicht damit gerechnet, dass hier der übliche Weihnachtsbaum, also irgend so eine geschmückte Tanne am Trassenrand, da sein würde. Aber zu unserem Erstaunen stellen wir fest, 3 bzw. 3,5. Und da hängt noch mehr. Da Nummer 4. Das ist ja hier inflationär. Ja, das Krippchen oben. Das gibt's nicht an der Johanneskapelle. Den Weihnachtsmann auf dem Steinbruch gibt's nicht. Der steht auf irgendwelchen, in kleinerer Form, auf irgendwelchen Balkonen rum. Aber, achso, und ist an Leuchttreckern, wie ihr gehört habt. Es gibt übrigens von den Treckern mittlerweile von verschiedenen Leuten Videos auf YouTube. Da kann man sich die Dinger angucken, wenn man das möchte. Verlinken tue ich es nicht. Aber das werdet ihr schon finden. Sucht einfach Lichterfahrt 2023. Da werdet ihr auch was von Lindlar finden. Wenn das vom Datum her sortiert, ist es ja in den letzten 2 Wochen irgendwie hochgeladen worden. Also passt schon. Naja, wie auch immer. Nee, und diese Weihnachtsmänner, die gibt es halt überall. Aber das jetzt hier an 4 verschiedenen und doch nahe zusammenliegenden Stellen behängte Bäumchen stehen hier an der Trasse, das verwundert mich jetzt doch. Aber gut. Man hätte das auch, boah, hat hier eine, das muss ein Adler gewesen sein. Hier hat ein Vieh auf die Strecke geschissen. Das ist ja der Wahnsinn. Mann. Der Megavogel. Die Holde hüpft. Was hüpft sie denn? Sieht lustig aus. Wie eine Plastikweihnachtskugel in Rot, die man auf den Weg geworfen hat. Und jetzt so, dengel. Aus der Entfernung. Jetzt bei Namen, wo ich mit dieser Brille sehen kann, dass du es bist, ist das natürlich eine ganz andere Sache. Ha. Hier passieren Dinge. Naja, das war eigentlich, was ich sagen wollte. Und ich würde sagen, das war's. Ja, oder siehst du noch was? Oh, das meinst du. Nein. Ja, wir sind am Falkenhof und wir stehen vor den Resten, beziehungsweise vor dem Fundament des wie hieß das Ding noch? Die Giftbox, ja, ja, die Giftbox. Also das Teil, was sieht aus, als hätte da drin einer eine, das sieht ja hier nach Karnevalsböllern aus da drin, ne? Karnevalsböller, der ist gut. Karnevalsböller, jawohl. Okay, ist ja egal wie. Hat da drin einer eine Batterie gezündet oder so. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Giftbox Geschichte. Das hat man ja auch so prognostiziert. Was heißt man nicht? Dass die nicht, dass die es ja nicht, genau, dass die es ja nicht überleben wird. Ja, schade. Wie immer eine gute Idee, aber wenn man das nicht vandalensicher ausführt, dann hat das wenig Sinn. Leider. Da ist dieses Land ja schon von dem, wo Ordnung herrscht und sich alle bemühen, fast zu einem Schurkenstaat verkommen. Wenn Leute, die ganz klar Steuergelder veruntreuen oder entgegen jeglicher Warnungen mit vollen Händen rauswerfen, dann aufgrund des Todes eines anderen nicht beschuldigt werden. Also, ich weiß es nicht. Und hier jeder machen kann, was er will. Da muss man sich nicht wundern. Vielleicht muss man da umdenken und sagen, okay, dann soll es mir jetzt in Zukunft auch egal sein. Kann ja jeder machen, was er will. Offensichtlich und nichts passiert. Wer wird denn böse Abschlussgedanken zum Jahreswechsel haben? Frau zeigt stumm auf mich. Ja, so sieht's aus. Zum Glück windet es ja und niemand kann es hören. Ja, man bekommt Gegenwind in diesem Land. Aber mich wundert's eigentlich. Wir sind jetzt mehrere Minuten draußen und haben noch keinen Böller gehört. Ja, oder? Alles in. Aha, unglaublich. Sie böllern in den Städten, sie böllern auf dem Land. Es mangelt nicht an Kohle, es mangelt an Verstand. Aber, wie schon jemand geschrieben hat, war eine ziemlich, der hat einen Piepsomaten, der hat einen XC40, der überfährt einen ja nicht. Man weiß es ja nicht. Und da ist nicht mal ein Bürgersteig. Was sind das für Leute, die einen Volvo XC40 fahren? Offensichtlich hat hier, nein, anders. Wir haben hier eine Litfaßsäule auf dem Falkenhof und die ist entweder gut grundiert oder der Kleister der letzten, was? Ja, das ist ein komplett zuer Gulli. Du hast doch die Fotos von den Gullis gemacht. Ja. Mach doch von dem Gulli. Ja, ich mache von dem Gulli jetzt ein Foto. Das ist schön zum Jahresabschluss. Das zeigt, wie sinnvoll Gullis sind. Da muss man sich nicht wundern, dass man hier absäuft. Nein. Also wir haben diese herrliche Litfaßsäule und da hat sich so ziemlich alles von abgepellt, was in irgendeiner Form dran geklebt wurde. Du stehst auf der Straße und ich kannst dir an, ne? Ja, der dachte, du kommst jetzt noch dazu. Wieso steht der Mann auf der Straße und wieso steht die Frau am Rand? Warum geht sie nicht auch auf die Straße? Wieso kann ich nicht zwei auf einmal überfahren? Fragen über Fragen. Man muss aufpassen. Gibt wahrscheinlich noch genug Leute, die Restalkohol von Weihnachten haben. Meinst du? Hm. So wie wir damals von Silvester. Oh. Ja, das war schön damals. Meinst du? Hm. So, es ist ja schön, wenn man mal ein paar Tage Weihnachten hat. Und dann kommt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Genau so heißt sie, nicht anders. Zwischen den Jahren. Quatsch. Nicht mal zwischen den Tagen. Zwischen den Tagen haben, ach, das darf ich jetzt nicht sagen, das ist ja wieder übergriffig. Hm, zwischen den Tagen. Ja, ja, ja, so. Wo war ich? Ich habe gebinged. Breaking Bad. Ich glaube, 3 Staffeln. Ich bin jetzt in der letzten, nein, ich bin jetzt in der 5. Ich bin jetzt in der letzten und es ist ja ein Rewatching. Ein Rewatching mit viel Vorspuling. Ich hatte diese öden Gespräche zwischen Skyler und Walter gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber was mich gewundert hat, ist, wie viele markante Sätze oder Sprüche ich mir von damals gemerkt habe und die ich auch verwende. Gibt kein Beispiel. Was haben sie denn da oben jetzt aufgebaut auf diesem Parkhaus, Bettenhaus? Ist das für den Fall, dass ein Flugzeug runterfällt, dass alle Leute aufgespießt werden oder sind das lauter Fahnenmasten? Ja, das ist irgend so ein Gerippe. Sieht aus wie ein Stahlgerippe, aber niedriger als die ganzen Entlüftungsschächte. Oder werden da oben die Aufzugmotoren draufgebaut? Weißt du, für Zentralaufzüge? Angeblich soll es ja hier weitergehen, man weiß es nicht. Wir schauen uns gerade das undezente Klinikum an. Sieht nicht wirklich so aus, als würde es hier weitergehen. Ich hätte erwartet, dass man hier irgendwie wieder vernünftige Sachen hintut, aber sieht ja hier voll Matsche aus. Ist echt in Park runter katastrophal und rutschig. Hier rutscht der komplette Hang ab. Echt mies. Aber wenigstens stehst du hier nicht knöcheltief im Matsch. Musst halt nur aufpassen, dass du nicht auf der Schnauze fliegst. Mann, ist das hier bitter. Die Äste liegen immer noch über den Wegen, die hier neulich von den Bäumen abgebrochen sind. Hier tut keiner was. Ein Trauerspiel. Steht zum Teil noch das Wasser auf den Wegen. Der scheint hier ziemlich abgesoffen zu sein. Im Ablauf des Burggrabens liegen Schilder. Sehr ja nur aufpassen, dass man hier nicht wirklich im Schlamm versinkt. Ist das widerlich. Da helfen nicht mal die ganzen Blätter, die hier auf dem Boden liegen. Riesensauerei. Ja, wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ich werde hier nicht über diese Bäume spazieren. Hatte ich da neulich eigentlich ein Foto von gemacht? Ich mutmaße nicht, ich mache jetzt eins. Das ist die schöne Geschichte, die ich dann erzählen kann, wie ich auch im fast auf der Wiese im Kulturpark ertrank. Da kann man jetzt auch nicht hergehen. Da liegt der nächste Baum. Ja, wundert mich nicht, weil ich habe ja gesagt, wenn die Böden, die wir hier haben, die richtig ausgetrocknet sind, obendrauf durch das Wasser durchgezogen, aufgesogen, schwammig sind, können das die ganzen Wurzeln nicht mehr halten. Und dann bricht das ganze Zeug daher. Nee, das ist hier zum Teil auch trocken. Aber geht ja da hinten weiter. Deswegen ist die Frau mit dem Hund auch den anderen Weg gegangen. Weil hier ist halt richtig schade. Ich weiß nicht, ob ich dahergehe. Wahrscheinlich genau in dem Moment, nehme ich dahergehe. Nein, das passiert nichts. Der kann nicht runter. Dachte ich, bricht der dann ab. Mal sehen, wie lange der liegen bleibt, der Baum. Naja, weil da noch kein Baum draufgefallen ist. Aber das passiert früher oder später auch noch. Wird ja immer besser. Ja, die Brücke. Jetzt muss man den Nebenweg gehen, weil man den Hauptweg nicht gehen kann, weil da wieder ein Baum drüber liegt. Das werden wir jetzt gleich erleben. Aber ein bisschen Abenteuer ist ja auch nicht schlecht. Ich glaube, ich habe es ja erzählt, das Laufband der Holden verstarb neulich. Sie ist ganz traurig, muss jetzt immer aushäusig laufen gehen. Ja, da kauft man sich extra mal was Semiprofessionelles und dann ist es ein halbes Jahr nach Ende der Garantie tot. Ja, ganz tot ist es nicht. Genau, wir waren bei Die Holde heult. Die heulende Holde, das könnte aus einem Harry Potter Film sein, ist es aber nicht. Ja, Stecker reingesteckt, angeschaltet, machte Puff, Leitungsschutz war raus. Ich meine, ich habe das dem Frank erzählt und naja, ich erzähle es halt nochmal. Falls ihr die weihnachtliche nicht gehört habt, Konserve nämlich. Sonst spult vor. Genau, sonst spult, es gibt das. Egal, also Leitungsschutz raus. Ja, dann irgendwann hat es nochmal probiert, direkt FI mit raus. So, ich habe das Ding jetzt mal zerlegt. Habe mir die Technik angeguckt, weiß jetzt, wie man das Laufband wechselt. Weiß jetzt, wie man den Antriebsriemen wechselt, wie man den Motor spannt, also den Antriebsriemen via Motor spannt. Es ist alles sehr sauber und aufgeräumt in dem Gerät, also nicht irgendwie zusammengefrickelt. Aber das Problem habe ich nicht gefunden. Es funkt aus dem Motor, ja. Aber warum? Das Interessante ist, wenn ich den Motor von der Hauptplatine abklemme, dann läuft die Elektronik und alles. Es fliegt auch kein Leitungsschutz raus. Wenn ich ihn auf die Hauptplatine aufstecke, fliegt der Leitungsschutz raus. Interessanterweise, wenn ich ihn durchmesse, finde ich eigentlich kein Problem. Und er hat auch in seiner Pluszuleitung noch eine zusätzliche Sicherung, aber die ist nicht kaputt. Die Sicherung, die vom Netzteil ist, ist auch nicht kaputt. Es macht Puff, funkt einmal kurz im Motor und das war's. Jetzt könnte ich mutmaßen, dass der Motor kaputt ist. Jetzt könnte aber auch eins der Leistungstransistoren auf der Platine kaputt sein. Da sehe ich aber nichts Verschmurgeltes oder so. Also ich weiß es nicht. Da ich kein Elektroniker bin, noch nicht mal Elektriker, stehe ich jetzt da. Mal gucken. Ich werde also mal bei Gelegenheit einen befreundeten Elektriker den Motor durchmessen lassen. Und wenn der keine Anzeichen auf einen Fehler macht, kann es ja nur noch die Hauptplatine sein. Da bin ich mal gespannt, ob ich da dran komme oder ob ich einen finde, der den Fehler findet. Ist ja auch immer wieder schwierig. Heutzutage wird ja in der Regel immer nur ausgebaut und neu eingebaut. Und wo ich diese Platine als Ersatzteil bekomme, steht ja noch in Sternen. Naja, die erste Baustelle fürs neue Jahr. Jetzt geht's einen Berg rauf, jetzt mache ich Pause. Ich höre Kettensäge. Vielleicht machen sie jetzt tatsächlich die Wege frei. Für ein neuer Spaziergang oder so, wer weiß das schon. Das sind aber kleinere Äste. Die Alternative ist, da ist einer mit einem Laubbläser im Wald. Aber die laufen ja normalerweise auf Dauerpower. Könnte natürlich auch sein, dass das irgendwie auf dem Bauernhof ist, der da unten ist. Da wäre auch eine Möglichkeit. Genaues weiß man nicht. Egal. Apropos Bingen. Es gibt da so eine Serie, die nennt sich Hooten and the Lady und ist ziemlich an Indiana Jones angelehnt. Aber in dem Fall ist diese Lady, der oder die Indiana Jones Typin, arbeitet fürs britische Museum. Und Hooten ist eher so der Abenteurer, der auch an Kunstschätzen interessiert ist, aber eher um sie zu verkaufen. Irgendwann stellt sich raus, dass er da auch für die Kirche arbeitet, aber egal. Insgesamt ja eine nette Anlehnung an Indiana Jones oder Tomb Raider, nur dass die eben nicht mit gewaltiger Oberweite und vielen Knarren durch die Gegend läuft. Kommen auch ein paar nette Scherze vor. So richtig überzeugend ist es nicht. Genauso wenig überzeugend wie Indiana Jones 5. Indiana Jones 4 war ja eine Katastrophe und einigen Podcasts zufolge, in denen das Thema aufkam, soll er ja ganz gut gewesen sein. Deswegen habe ich ihn mir angeschaut, war aber nicht sehr überzeugt. Ich meine, was hinter Indiana Jones 3 mit Sean Connery hätte denn jetzt noch Besonderes kommen können? Aber man lässt ja keine Möglichkeit aus, um sowas dann noch bis zum Ende auszuschlachten, egal wie bitter und schlecht es dann wird. Für mich schien die ganze Geschichte eigentlich eher so eine Verfolgungsjagd von vorne bis hinten zu sein. Ob jetzt mit diesem Tuk-Tuk oder was auch immer, das hätte man sich schenken können. Ich habe ihn jetzt gesehen, aber ich glaube nicht, dass ich mir das Ding nochmal gebe. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Frau freut sich, die wollte ihn nicht gucken, hat sie nichts mit falsch gemacht. Alles gut. Was gab es sonst noch? Weihnachten gab es und Geschenke. Es gibt wohl so eine Stadt, die ein gewaltiger Lost Place ist und ein Escape Room, also quasi eine Escape-Stadt. Genau habe ich mich damit noch nicht befasst. Und dafür habe ich eine nette Bastelei meiner Holden bekommen. Und da fahren wir jetzt irgendwann mal hin. Ich muss nur einen Termin machen. Ich bin schon freudig erregt. Eine Escape-Stadt, hast du gesagt, ne? Ja, Knaller. Schauspieler. Mit die Schauspieler. Also eine Escape-Stadt mit die Schauspieler und da bin ich echt tierisch drauf gespannt. Aber nicht so Escape im Sinne von rauskommen, sondern mehr so Detektivarbeit. So. Aha. Fälle lösen. Viele oder einen? Wir können erstmal einen und dann kann man ja nochmal hinfahren. Ach so, also man löst nur einen am Tag. Wir können auch morgens ein und nachmittags einbuchen, aber ich glaube, die sind gut ausgebucht. Also ah. So spontan. Ach so, das musst du mit Kalender vorbuchen oder so. Aha. Naja, Freude, Freude. Ich werde berichten. Eher kryptisch, weil ich werde euch natürlich nicht erzählen, was da passiert, falls da einer von euch irgendwann auch mal hin möchte. Aber schön. Ich freue mich. Ja, und was habe ich noch gekriegt? Eine Flasche Viking Fjord Wodka. Skull. Grüße gehen raus, wenn sie auch nicht mehr ankommen. Ja, und eine neue Cap. Ich hatte ja bis jetzt immer diese Army Caps, aber jetzt habe ich eine Schiebermütze im Stil der Pinky Blinders. Ist auch von Shelby, aber diese Rasierklinge am Schirm habe ich mal weggemacht. Das war mir dann doch zu albern. Aber die ist schön. Also, Frau sagt, die steht mir. Ich kann damit noch böser gucken als vorher schon. Sie winkt ab. Die ist auch nicht so warm wie dieses Army Cap. Da bin ich sehr mit zufrieden. Ein Buch vom Leben und Schreiben von Stephen King. Das werde ich mir auch mal reintun. Und dann gucken wir mal, ne, wie es Neujahr so wird. Ja, Weihnachten. Der Baum stirbt derweil im Wohnzimmer vor sich hin. Kriegt kein Wasser, genau. Ich habe ihm einmal Wasser gegeben. Hat ja einer groß geschrien, da kümmere ich mich drum, da kümmere ich mich drum. Ich meine, der stirbt doch sowieso in ein paar Tagen. Schmeiß man raus. Halten wir noch eine Woche. Nein. Wie? Aus Gründen. Du hast gesagt, bei Knütt fliegt da raus, weil wir noch was umbauen wollen. Ja. Also. Heute ist der 6. oder 8. Ja. Der 6. ist, glaube ich, nicht am Wochenende. So, und am Samstag nach dem. Ja, und am Samstag danach schmeißen wir ihn raus. Ja, am Samstag nach dem 6. Wenn es der 7. ist, ist es das? Wenn es der 13. ist? Ist es nicht. Wenn der 6. aber am Samstag ist? Dann fliegt er am 6. raus. Ah, hier liegt ein Böller. Dann fliegt er raus, der Baum. Ja, und dann hat ja mein Bruder im Geiste sein Foto bekommen, wie ihr auf den lustigen sozialen Medien sehen konntet. Nämlich das Foto von mir unterm Weihnachtsbaum, der mit zylindrischen Kugeln geschmückt ist. Das klingt jetzt wieder, ne? Zylindrische Kugeln. Ja, auch das soll es geben. Das hat was mit Quantenverschränkung zu tun. So, mittlerweile sind wir am Johanneskapellchen angekommen und ein Stückchen darüber hinaus. Und wir sehen keine Krippe und auch keine Böllerrückstände. Ich habe ja noch so eine Theorie, dass eventuell diese Krippe nur nicht aufgebaut worden ist, weil hier zwei große Langhölzer von einem Baum liegen und für die Krippe an der Stelle kein Platz ist. Vielleicht ist da auch nur was nicht abgesprochen worden. Und der Krippant hat sich überlegt, Krippant hört sich auch lustig an, ne? Wie Krippantin. Ein Krippant oder eine Krippantin sind Krippantende und Krippantende sind die, die eine Krippe auf- oder abbauen. Krippantende, mit DE am Ende. Typisch deutsch. Wisst ihr Bescheid? Also die Krippantenden haben sie vielleicht wegen den zwei Langhölzern nicht aufgebaut, damit sie nicht beschädigt wird. Genaues weiß man nicht. Siehst du die Dame dort? Sie hat 7-Meilen-Stiefel an. Ich kenne ja kaum jemand, der so lange Schritte macht. In dieser schnellen Schrittfolge. Naja, die hat hohe Stiefel, aber lange Beine, ich weiß ja nicht. Ketten sägt wieder einer. Obwohl der jetzt hier an diesem anderen Bauernhof ist. Ja, vielleicht werden die Bäume ja zerlegt. Das ist ein Hybrid. Der hat 4 Auspuffrohre. Der wird nicht rein E sein, nur weil er hinten ein E auf dem Kennzeichen hat. Da wird kein E auf dem Kennzeichen beim Hybrid. Aber doch. Das nur meine. Ich sehe das ähnlich, aber. Aber selbst der braucht die Mitte der Straße und fährt genauso dicht an Fußgängern vorbei wie ein Auto, obwohl er nur ein Fahrrad hat. Es ist kompliziert. Aber wir sind hier auch zwischen Vossbruch und Lindlar, die Straße der Gesetzlosen. Nicht zu verwechseln mit dem Tal der Gesetzlosen, denn hier gibt es keine Schilder und dementsprechend auch keine Einschusslöcher in Schildern. Aber gefahren wird so ähnlich. Weißt du, was ich ja glaube? Auf dieser Straße fahren nur Autos, wenn hier auch Fußgänger gehen. Wenn nämlich tatsächlich so viel Verkehr hier wäre, auch in Zeiten, wenn hier keine Fußgänger gehen, müsste die Straße in einem wesentlich desolateren Zustand sein. Weil ich meine, wo geht's denn hier hin? Ja, als wenn es hier so viele Segelflieger gäbe. Oder da hinten auf diesem Reiterhof. Oder in Vossbruch selber. Aber wenigstens windet es heute nicht so brutal. Flaute. Schau, das Feld steht unter Wasser. Ja, hier kann man Reis anbauen jetzt und kein Mais. Reis statt Mais. Aber wahrscheinlich kommen jetzt ja erst wieder diese Rüben. Ach, guck mal. Das ist ja mal neu. Ein Tiziano-Engel. Bin ja mal. Nee, stellt sich auch die Frage, ob der Silvester überlebt. Weil der steht jetzt da. Aber hier oben ist ja zu Silvester wieder Aufbauparty. Hier werden sie wieder alles zünden, damit es auch möglichst hoch ist. Weil hier oben ist ja der Bergkamm. Nicht zu verwechseln mit Bergkammen. Und hier oben sind natürlich auch diese 421er. Die ja schon Penis auf die Straße gesprüht haben. Und es ist auch dieser Fußfall, auf dem irgendwann mal dieses unsägliche Hakenkreuz gemeißelt wurde. Also eine denkbar schlechte Stelle, um sie schön zu dekorieren. Und hier macht jetzt jemand den Zaun an. Ich mutmaße, da sollen jetzt die Schafe drauf. Ja, Das ist ein Langschläferhahn. Seine Zeit. Der hat mutmaßlich Hühner gebinscht die Nacht. Danach war er müde. Was strategisch schlecht wirkt, ist, dass diese Schafe ja nicht sehr weit weg oben von dieser Straße sind. Ne? Da weiß der nicht, wenn die da oben Feuerwerk zünden, nicht, dass die Schafe in Brand geschossen werden. Dann laufen die nachher mit so einem Schwelbrand in der Wolle in diesem Elektrozaun rum und können auch nicht mal flüchten. Das interessiert die Böllerei ja dann kaum. Und dass die Dinger bis in die Felder fliegen, also auch bis zu dieser Wiese kommen, wo die Schafe sind, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ich hatte übrigens eben noch den letzten Apfelschneckenkringel-Dingsi gegessen. Und war er noch lecker? Er war noch lecker. Aber du machst ja gleich neue. Ja. Weil wir kriegen ja gleich Besuch. Meine Holde hat. Die Punschballen dann im Apfelling. Vorsicht, Steine. Die Punsch... Ist da einer vor den... Ja, klar, da ist einer vorgefahren. Was? Punschballendanken abgelehnt? Ja, wir wurden gefragt, ob man welche mitbringen soll. Ja, klar. Nee, ich habe Danken abgelehnt. Oh, nee. Punschballen abgelehnt? Ernsthaft? Ja. Ja, aber ich hätte doch... Oh, du lehnst Punschballen ab? Ja. Ja, stimmt. Du lehnst ja auch das, den Uso beim Griechen ab. Ja, boah, ist das bitter. Aber Leute, ihr seht... Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Ne? Wer nicht heiratet, muss halt ohne Punschballen. Ja, das ist bitter. Egal. Naja, auf jeden Fall wird es gleich diese Hefeteig mit Apfelbrösel bestreuten, zu Schnecken gerollten Teile geben, die es anstelle der Punschballen gibt. Aber dann wird ja später der Vikingfjord-Wodka kalt sein. Dann gebe ich mir davon ein und dann ist das ja fast... Jetzt haben sie aber richtig was hingebaut, ne? Da muss ich mal ein Foto machen. Genau, solange hier noch keiner wohnt, machen wir hier mal ein Foto. Wie, weil die Rollos haben, oder was? Rollos, die sind nicht so schlimm. Guck mal, die sind alle von der einen Seite so schön und die sind doch nur so. Ja, nichtsdestotrotz, aber ich wollte schon mal wissen, wie die hier ausgestattet sind. Und? Nicht schön. Nein, gar nicht. Raum auf Zeit. Mobilraum Mietservice. Nee, das ist nicht schön. Absolut nicht. Ein Schrank, ein Etagenbett, eine dünne Rollmatratze. Mal den Kindern mal zeigen, wie es geht. Nein, hallo. Wir machen das nicht vor den Kindern. Wir machen das hinter ihnen. Könnte ich schön im Roman schreiben, ne? Da war es wieder. Ihr Geruch nach Zigarette und billigem Parfum. Ja, riech mal. Riecht ja immer noch hier. Die zieht ja einen Streifen hinter sich her. Das ist die wahre Pracht. Ist aber auch viel Verkehr. Wasserstoffblond mit schwarzer Steppdecke, die sich Mantel nannte. Hinter ihr ein Mann mit einem Kind. Ein Junge, der Brille nach zu urteilen, ein etwas adiposierter Harry Potter. Heute ist der 31.12.2023. Wir befinden uns auf der Bahntrasse, der ehemaligen Bahntrasse, dem jetzigen Radweg zwischen Lindler und Linde. Und auch hier sind Bäume umgefallen. Aber man hat die Trasse freigeschnitten. Das heißt, man kann hier immer noch spazieren gehen. Das kann ich ja nur hoffen, dass meinem Cash nichts passiert ist, weil hier in der Nähe der Bruchstelle eine Station liegt. Sieht aber nicht so aus. Ich gucke jetzt auch nicht nach. Nö, sieht alles recht unversehrt aus. Aber hier ist einiges umgefallen. Ja, Dauerregen und Wind. Überhaupt ist es heute ein wenig windiger als gestern, merkt man direkt. Und der letzte Gang des Jahres soll dann wieder nach Linde zum Bahnhof gehen und zurück. Dann haben wir das Schrittziel für heute erfüllt und das neue Jahr kann kommen. Früher war mehr Geocaching im letzten Tag des Jahres. Ja, das ist wohl wahr. Früher war mehr Geocaching. Aber naja. Und kein Souvenir zum Jahresende. Es gibt ja heute Event. Irgendwo. Ah. Jahresabschluss-Event und morgen gibt es ein neues Event für Jahresanfang. Ja. Dann hätten wir zwei Souvenirs. Ja. Kann man machen. Muss man aber nicht. Genau, kann man machen, muss man aber nicht. Stattdessen trassieren wir hier, lavalieren beim Trassieren vor dem Raclettieren. Denn heute Abend gibt's Raclette. Soll auch gleich regnen. Je nachdem, welches Modell man wählt, regnet es entweder in einer halben Stunde. Das wäre dann nach dem ECM-Schnick-Schnack-Schnuck-Modell. Oder nach dem Rapid-Modell um 14 Uhr. Was bedeuten würde, dass wir keinen nassen Arsch bekommen. Wir lassen uns überraschen. Ja, heute Abend Raclette. Wie immer wird das Fleisch nicht auf dem Raclette-Blech zubereitet, sondern im Elektrogrill auf den Punkt, dann in schöne Scheibchen geschnitten und die ganze Schmelzkäse-Kacke, die passiert dann am Raclette. Aber so ist es einfach eleganter für die Küche, stinkt nicht so und schmeckt viel besser als dieses zähe, durchgebratene Zeug oben von der Raclette-Platte. Ja, und das Saubermachen fällt dann weg und es ist nicht alles voller Fett und überhaupt. Das ist jahrelange erprobte Praxis. Das funktioniert wunderbar. Alternativ wäre dann so ein richtiges Raclette-Ding ja mal schick. Das Ding ohne Fännchen, weißt du, wo dieser Käse leibt, könnte man dann gut in Waging holen, im Direktverkauf. Diesen großen Klotz, den spannt man dann ein. Dann wird da oben so eine Grillschlange drüber geschwenkt. Dann wird so die ersten 5 mm davon angeschmolzen und dann kannst du die mit dem Messer so abziehen auf ein Brot oder worauf du es überhaupt haben willst. Das ist toll. Das heißt, viel mehr Käse. Ja, wir sind hier in der Unterführung. Viel mehr Käse. Und da könnte man direkt ein Schüsselchen nehmen, wo man dann sein Mais oder was immer man da hat oder Kartoffelchen. Und dann da wirklich diesen Riesenschwung Käse drüber. Man, das ist toll. Meinst du nicht? Boah, mir ist warm. Warum rennst denn du so? Wir können das nachziehen. Oh. Dann geht's bergunter. Nachher berghoch wird's wieder langsam. Interessanterweise wurde gestern und vorgestern weniger geböllert als in den ganzen Wochen davor im Ort. Sparen die sich das etwa auf für diese Nacht? Bin ja mal gespannt. Auch ob es heute um Mitternacht regnet. Wir sehen böse aus. Ja, der Hund wird angeleint. Man hat Angst um seinen Hund. Wir nehmen jetzt auch an die Hand und schauen uns zusammen. Wohl kaum. Moin. Morgen. Ah, hier ist auch was runtergebrochen. Haben sie auch weggesägt. Knapp am Weihnachtsbaum vorbei. Auch da hinten knapp am Weihnachtsbaum vorbei. Oh, was ist das hier? Ein Stück Kugel? Könnte sein. Von einer Plastikkugel. Ja, morsch, verpilzt. War klar, dass der irgendwann runterkommt. Und auch der hier, ne, so wirklich neben dem Baum hier runtergeknallt. Ist ja der Hammer. Ja, da haben die Weihnachtsbäume Glück gehabt. Doch, der war da. Aber der hier, der ist, glaube ich, frisch runter. Ne, ich meine, der ist frisch runter. Ja, wir haben ja Fotos gemacht. Wir könnten ja gucken. So, und da kommt Weihnachtsbäumchen Nummer 3. Dem geht's auch noch gut. Der steht nur fast im Sumpf. Wir sind hier neben der Trassenentwässerung. Da steht das Wasser drin. Aha. Eisenbahnkilometerstein 43,5. Da hinten hängt dann auch noch was Rotes in einem Baum. Aber das ist, glaube ich, nee, das ist nur ein Pfeil auf dem Baum. Ach ja, schlechtes Sehen nützt. Schlecht sehen kann ich gut. Ja, genau. Und hier vorne ist Bäumchen Nummer 4. Das steht auch noch. Auch nicht so viel Gefahr drin. Man hat ja noch eine ganz ordentliche Fließgeschwindigkeit hier, ne? Ja. Eisenbahnkilometer 43,3, das heißt knappe 200 Meter weiter. Ist auch einiges im Wald abgebrochen, sind aber zum größten Teil auch Borkenkäferfichten. Kein Wunder, dass sie so lange gehalten haben, auch hier über den Weg zum Teil. Aber weggeräumt, bis auf das kleine Astzeug. Das liegt hier, gefegt hat niemand, aber sehr viel Windbruch. Hier auch eine Birke, kein Wunder, dass die hier noch stehen. Hier ist das ehemalige Wildschweingehege. Ja. Wie sich das alles so über die Jahre verändert. Immer was da an Holz liegt, da oben am Hang. Das ist aber jetzt gesägtes Holz. Das haben sie schön gefällt, alles in schönen Stämmen. Müssen sie nur abtransportieren. Das heißt, erstmal da rausziehen. Wahrscheinlich oben auf dem Weg, aber das gibt noch einiges an Rückearbeit. Ja, gestern hatten wir Besuch. Frank war da mit seiner Holden. Schön war's. Und wir haben uns auch in dem Zusammenhang mal über die Reaktivierung alter Bahntrassen unterhalten. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das hier ja nichts geben wird, weil die 3 Grad nicht einzuhalten sind, weil ja die ganzen alten Schluchten verfüllt worden sind und die Brücken marode, weil die Trasse läuft ja größtenteils, oder die jetzige Radfahrtrasse läuft zwar zum Teil auf der ehemaligen Eisenbahntrasse, Aber da, wo es drauf ankommt, halt über einen ehemaligen Waldweg oder Feldweg nebenher. Und weil ja auch bei uns im Ort selber alles verfüllt worden ist, die Schneise durch den Rosenhügel, wäre auch kein Weg mehr zum ehemaligen Bahnhof, der ja auch in privater Hand ist. Insofern wird das keinen geben, zumal die ganzen Brücken hier im Sülztal auch größtenteils schon weg sind. Das heißt, die große Brücke in Bielstein und die Brücken in Obersteg und Immekeppel, da gibt das nichts. Wird man also weiter Fahrrad fahren können hier? Und es gibt kein Zurück zur Eisenbahnromantik. Höchstens in der Märklin-Version. Höchstens in der Märklin-Version. Hier haben wir Kilometer 3. Sollte ich Brückerhof? Ja, von zu Hause aus. Gut. Sollte ich wirklich Ende des Monats nicht die Möglichkeit haben, irgendwo auf die Laufbahn zu gehen. Dann läufst du hier bis Brückerhof und dann zurück. Und zurück bis zu deiner Station da. Da ist Kilometer 1, dann habe ich meine 5 Kilometer. Dann kann ich den 1 Kilometer wieder nach Hause spazieren gehen. Zum Abklingen. Zum Abklingen, ja. Und damit ich nicht mir meine Pace versauen. Ha. Man kann das auch andersrum klären. Ja. Ja, fährst du mit dem Auto unten hier nach Linde, stellst das Ding da ab, dann kannst du hier quasi gerade laufen und läufst zuerst ein bisschen bergauf und nachher bergrunter zum Auto zurück. Du kannst ja gleich mal gucken. Wenn ich mit dem Auto fahre, dann kann ich auch Gott weiß wohin fahren und sowieso gerade laufen. Könntest du ja. Ich hatte ja früher mal überlegt, hier den alten Trassenverlauf von Lindlar quasi stückweise als Diorama zu bauen für eine Eisenbahn. Und hatte auch schon mal so Papierhäuschen gebaut, von unserem Haus beispielsweise, wie das früher war, als die Siedlung gerade aufgebaut war, wie das hätte sein können, wenn die Eisenbahn noch gefahren wäre. Aber jetzt, wenn man den Platz hätte, könnte man ja aufgrund der Tatsache, dass man einen Laserdrucker hat, die Siedlung ja mal drucken und in Spur Z, weißt du, so die kleine süße Eisenbahn. Seit wann hast du einen Laserdrucker? 3D-Drucker, stimmt. Okay. Es ist ein 3D-Drucker, kein Laserdrucker. Wieso, einen Laserdrucker haben wir auch. Mit dem habe ich ja mal auf Papier, nein, das war damals auch der Tintenstrahler. Echt komisch. Da willst du was sagen, dann hast du das falsche Wort. Mhm. Da sind noch irgendwelche Verknüpfungen im Arsch, oder? Bestimmt. Meine Zeit. Das ist unglaublich. Da habe ich nicht drauf geachtet. Soll ich mir einen Pulli von anderen Frauen angucken? Ja. Aber wenn ich sage, oh, die hat aber einen schönen Pulli, sagst du wieder, guckst ja wieder auf die Brüste. Ich gucke ja bei Männern auch nicht und sage, ah, hat der aber eine schöne Hose. Ne? Nee. Aber ein Hut. Ja, das ist weit weg von allem, was dich interessieren könnte. Ein Hut. Einmal klingeln eine Person. Das ist der Typ. Der hat's begriffen. Ich fände das ja wesentlich besser, wenn die Leute zweimal klingeln würden. So einmal, weißt du, wie so ein Vorklingeln, wenn sie noch relativ weit weg sind. Und dann einmal, wenn sie in der Nähe sind. Weil wenn sie da direkt hinter dir machen, das erschreckt mich immer wieder. Ich weiß auch nicht. Dieses Ping, das ist sehr nervig. Früher die Klingeln fand ich besser. Diese Ring, Ring, Ring, Ring. Oder die Hupen. So einen hatte ich auch mal am Fahrrad. Eisenbahnkilometer 42,3, der Abzweig in Richtung Bahnhof. Und da haben wir dann quasi die Hälfte. Ich bin jetzt hier im Tunnel in der Unterführung am Bahnhof Linde. Oben über mich rüber sind früher die Lokomotiven gefahren. Das ist jetzt nicht mehr so. Hier unten geht die Trasse lang und ja, es fängt an zu regnen. Wie unangenehm. Von der Überlegung her könnte man hier, weißt du, es bietet sich quasi an für ein Tradi, ne? Ja. Jetzt. Und morgen bringen. Exakt jetzt. Ja, hammer's doch. Nenne ich denn das Ding? Letzte Brücke Bahnhof Linde? Bin ich ja mal gespannt. Oder da ist dann plötzlich Nein. Du hast einen Abstandskonflikt, da bin ich mal gespannt. Weiß ich nicht. Vielleicht liegt da ja ein Multi von irgendwem. Ja. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Zur Not mache ich mir das ganz einfach. Wenn ich ihn da unten nicht legen kann, ne, dann mache ich halt ein Mini-Multi mit einer Peilaufgabe von da. Da gibt es ja ein Ding, was man finden kann. Und da musst du dich dann hinstellen. Und vorher musst du, weiß ich nicht, die Anzahl Backsteinbögen oder weiß der Geier was zählen. Und die musst du dann verrechnen. Und dann hast du deine Peilung, wo dann letztendlich die Dose ist. Aber da eine Station hinzupappen, das funktioniert immer. Zumindest virtuell. Deswegen. Oder ich bin knallhart und mache einen OC-Only-Cache. Genau, wenn ich das nicht auf Geocaching kommen kann. So voll total aus Protest. Ja, kannst du mal sehen. Ein OC-Only. Bing. Der hat eine Weste vom ADFC. Da steht drauf, Abstand 1,5 Meter halten zu Radfahrern. Wenn man auf 5 Meter rangekommen ist, kann man das sogar lesen. Das ist ein Motorhaubenabstand. Ja, genau. Wenn du mit dem Auto dicht genug dran bist, dann kannst du es sehen. Aber dann kommst du seitlich nicht mehr auf die 1,50 Meter. Es sei denn, du biegst rechtwinklig ab. Ja, gut gemeint und gut gemacht. Schade. Da wäre echt der Knaller, mal einen OC-Only-Cache legen. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Was meinst du? Ich werde beide nicht machen. Kopf oder Zahl? Kopf. Ich werde hier auf dieser Brücke keine Münze werfen. Wer weiß, wo die landet. Ich schon. Ja, ich guck mal. Aber dann würde man wenigstens mal rauskriegen, wer hier OC-Only-Cache sucht. Überhaupt OC-Cache. Also es gibt hier Leute, bekannte Leute, Leute, die zum Teil sogar in Luttis Rätsel vorgekommen sind, also in Luttis Statistik, die OC-Only-Caches gelegt haben. Nein. Oder suchen. Oh. Hammer. Was? Ja, Skandal. Skandale, Skandale, Skandale. Aber ist so. Ich werde mal gucken, was die Reviewenden von Geocaching.com zu dieser Idee sagen. Und und wenn er veröffentlicht werden kann auf geocaching.com, dann geht er raus. Genau, dann wird es halt ein GC und OC Cache. Und wenn nicht, mache ich ein OC Only draus. Dosensucher Ehrenwort. Von wegen Cacher-Ehre und so. Mhm. Und das Ganze hätte einen Vorteil, weil man da auch mal eben eine Cache-Wartung mit dem Fahrrad machen kann. Fast ohne Elektro hin. Und mit Elektro wieder zurück. Wenn die jetzt diese Rekuperation hätten, ne? Das wäre natürlich geil. Berg runterfahren zum Cache, dabei Akku laden, dann wieder hoch. Aber siehst du, war eine gute Idee, heute hier runter zu spazieren. Da sind wir direkt auf einen neuen Cache gekommen. Hat doch was, finde ich. Sowas könnte natürlich sein. Und dann wird es halt doch ein OC-Only, ne? Nö, dann mache ich wirklich so ein Peilding. Dann gucken wir mal. Kleine Anmerkung, am 01.01.2024 spazierten wir zwischen 14 und 16 Uhr nochmals die gleiche Strecke, um an den tags zuvor ermittelten Koordinaten einen Paddling zu verstecken. Dabei fiel uns auf, dass einer der vier Weihnachtsbäume am Trassenrand bereits abgeschmückt wurde. Auch wurde in Falkenhof das neue Jahr mittels Platzpatronen begrüßt. Ob die auf der Straße verteilten Hülsen der 9mm Patronen zum Zünden von Leuchtsternen verwendet wurden, ließe sich bestenfalls mutmaßen. Auch stellt sich die Frage, ob die hoffentlich nüchtern gewesene Person die Berechtigung hatte, ohne Not im öffentlichen Verkehrsraum eine Schreckschusswaffe verwenden zu dürfen. Fragen über Fragen. Nichtsdestotrotz wurde, um aufs Cachen zurückzukommen, am 31.12.2023 die Spontanidee in ein Listing gegossen, deren Geocache am Nachmittag des 01.01.2024 platziert wurde, worauf das Listing eingereicht und noch am selben Tag vom Reviewer geprüft wurde. Die Freischaltung erfolgte aus Gründen am Morgen des 02.01.2024, woraufhin kurze Zeit später der FTF erfolgte. GC-AH-W1M oder OC-17-D53. Letzte Brücke, Bahnhof Linde. Nach der Arbeit übertrug ich das Listing auf OpenCaching und wollte eigentlich den Motor des Laufrades ausbauen, damit ein befreundeter Elektriker ihn zeitnah prüfen kann. Das musste ich aufgrund diverser Hausarbeiten jedoch noch um einen Tag verschieben. In Abhängigkeit des Prüfergebnisses werde ich weitere Reparaturmaßnahmen ableiten, damit meine Holde schnellstmöglich wieder trainieren kann, was mich mutmaßlich in ihrer Gunst steigen lassen könnte. Möglicherweise, vielleicht. Und mit dieser Bombenaussicht endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 169 vom 05.01.2024. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.